Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Dankeschön. Öffentliche Diskussion zu dem Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Aber Giovanni. Bitte? Giovanni. Giovanni. Ja. Herzlich willkommen, Giovanni. Was ist Dankeschön. Unser Thema? Was ist unser Thema? Das Thema ist, haben wir den richtigen Umgang oder die richtige Narrative, wenn wir in Richtung Afrika blicken? Wir so im öffentlichen Dialog. Wir im öffentlichen Dialog, sagen wir mal, öffentlicher deutscher Dialog. Ah, ja. Ja, sehr gut. Natürlich, erste Frage dann, was ist sozusagen die Haltung, die du wahrnimmst? Was ist sozusagen deiner Meinung nach der jetzige Stand? Die Haltung, die ich wahrnehme, ist, dass man mitbekommt, dass Afrika irgendwie hilfsbedürftig ist, dass Afrika auch so eine Entität ist, also als wäre das Afrika. Also von Norden nach Süden von Afrika ist die gleiche Distanz wie von Berlin nach Peking. Also um mal zu sagen, was das für ein kultureller Rahmen ist. Also ich glaube, man simplifiziert es so. Wir haben ja auch als Mensch, tendieren wir dazu, ist eine Außengruppe als ein etwas wahrzunehmen mit den gleichen Eigenschaften. Und ja, das finde ich schwierig. Mhm. Und dann, ich bin da gerade auch auf der Suche, weil ich da jetzt in den Kontext eingestiegen bin, wie man mit da umgeht, mit wie helfen wir denen, sollen wir denen helfen, müssen wir denen noch helfen? Also Entwicklungshilfe, technisch. Genau, ja. Ja. Ah, okay. Ja, okay, aber sozusagen der erste Teil, der dir aufgefallen ist im öffentlichen Dialog, ist so diese Wahrnehmung, das ist ein Ding und irgendwie auch als kleiner oder weniger facettenreich wahrgenommen wird. Ja, wir wissen ja schon, dass es riesig ist, aber halt einfach als eins, so, ne? Also erstens, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute, also, oder wie sehr das wirklich im Bewusstsein ist, wie riesig Afrika ist. Ja. Ein interessanter Grund dafür, glaube ich, ist mir immer mal begegnet, ist halt einfach die geografische, also die Verzerrung der geografischen Darstellung auf Karten. Ja. Ich glaube, dadurch, dass es halt, du weißt es oder kennst es wahrscheinlich, vielleicht hast du es schon mal gehört. Also natürlich, wenn du auf einer Karte das darstellst, musst du perspektivisch irgendwas verzerren, wenn du eigentlich etwas, was auf einer Kugel angeordnet ist, flach darstellen möchtest. Ja. Und dabei werden eben die nördlicheren und südlicheren Landmassen, glaube ich, vergrößert durch die perspektivische Verzerrung. Das heißt, auch einfach nur alleine Landkarte liefert ein falsches Bild von Afrika, weil sie Afrika nicht so groß darstellt im Verhältnis zu beispielsweise Europa oder auch sogar Asien, wie es eigentlich ist. Ja, du meinst, es wird kleiner dargestellt als. Ja, beziehungsweise die anderen Kontinente werden größer dargestellt. Die werden, ja. Ne, weil du quasi am Äquator lässt du alles gleich und dann hast du oben ja aber eigentlich weniger Fläche ja. Und die zerrst du quasi auf, um also auf ein Rechteck zu kommen. Russland ist größer dargestellt. Europa, glaube ich, auch, einfach weil es nördlich liegt. Ich weiß nicht, wie das Australien ist. Ich habe irgendwann mal. Es gibt auch Karten, die versuchen, das auszugleichen. Ja. Geht da nicht so richtig. Aber genau, da sieht das dann nochmal ganz anders aus von den Größenverhältnissen her. Ja, voll. Ist natürlich nur ein Aspekt und das ist nur die geografische, also die Größe. Ich weiß gar nicht, wie ist das bevölkerungstechnisch? Weißt du das? Ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie groß die Bevölkerung Afrikas ist sozusagen. Um einiges mehr als Europa definitiv. Ich meine, ja, Europa ist ja nicht groß. Ne? Europa ist ja winzig im Vergleich zu fast allen anderen Kontinenten. So. Ja, genau. Das ist echt krass. Ja, und natürlich Facettenreichtum bzw. so kulturelle Identität ist ja auch, ja, wir reden über Afrika, so, aber das glaube ich echt, das ist wahrscheinlich immer so, wenn man einfach nicht so viel weiß über etwas, oder? Dass man halt erstmal so den groben Umriss wahrnimmt ja. Und sagt, ach, so ist das da überall. Ja. Also halt auch mit ganz vielen Annahmen, weil man sieht immer Bilder von Entwicklungshilfe und dann nimmt man an, so ist es da. Sieht überhaupt nicht die ganze Scale an Sachen, die da gibt von. Ja, ich meine, allein schon die Aussage, so ist das da, ist das schon ja. So, wo da? Also, genau. So wie wenn du, keine Ahnung, Bilder von Hamburg siehst und sagst, ach, so ist das da. So ist das da, ja, genau. Also noch schlimmer. Das ist eine Seite. Und dann ist sozusagen die Frage, wie können oder sollten wir da helfen? Also ja, genau. Dann ist ja, also da würde ich ja erstmal die Zwischenfrage stellen, wie und in welchem Umfang muss man denn helfen? Richtig, weil ich glaube, genau. Das ist ein Aspekt, also ich möchte nicht absprechen, dass in Bereichen Afrikas Hilfe notwendig ist, sondern der Punkt ist eher, ich glaube, da hat sich eben in den letzten Jahrzehnten auch extrem viel getan. Und ich glaube, teilweise in der Wahrnehmung, ja, ich meine, das ist immer so bei öffentlicher Wahrnehmung, das dauert immer ein bisschen, bis das so mitläuft mit der Zeit. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch echt also Städte oder Länder, also Länder und Städte in Afrika, die mittlerweile einfach, ja, keine Ahnung. Ja, viel weiter sind, ja. Ja, genau, einfach auf einem ähnlichen Stand sind wie europäische Städte oder so. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist nochmal groß zwischen Stadt und Land. Also, wie es wahrscheinlich in Deutschland auch ist, dass in der Stadt mehr Wirtschaftlichkeit, also mehr abgeht. Gleichzeitig hat man in der Stadt ja dann auch wieder eine Armut, sieht man ja auch in Hamburg. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie das, ich weiß nicht, wie das in Afrika ist. Es scheint für mich so eine Tendenz zu sein, dass sozusagen im Rahmen der Globalisierung häufig technologischer Fortschritt oder, keine Ahnung, ja, einfach so diese, was man so als westliches Stadtbild versteht, also häufiger zuerst in den Metropolen ankommt und dann langsamer aufs Land durchsickert, als es ja jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland gibt es natürlich auch einen großen Unterschied zwischen Land und Stadt, aber jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die Technologisierung oder so. Ich meine, von Indien weiß ich nicht, wie das mittlerweile in China ist, ich glaube aber auch, dass halt einfach so in den Städten stehen Wolkenkratzer und auf dem Land wird teilweise mit der Hand Feldarbeit betrieben. Ja. Und sowas hast du in Deutschland natürlich dann nicht mehr. So. Ja, genau. Also da sind sozusagen wir schon ein bisschen weiter. Und dann für mich, was auch immer noch das Problem ist, wie gehen wir da ran? Also wir haben jetzt keine Länder mehr kolonisiert. Nicht mehr, ne. Genau. Und trotzdem ist da noch so ein Gefühl von Schuld irgendwie da. Auf jeden Fall bei mir so. Wie können wir in Reichtum leben, während andere in Armut leben? Und welche Erwartung, beziehungsweise welche Verantwortung entsteht daraus? Was heißt dieses, so das Selbstbild als, naja, wir sind hier Europa und wir haben die Verantwortung, den Leuten zu helfen? Auch mit so einem Schuldaspekt mit drin, oder? Ja, ich bin am Untersuchen. Mhm. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich meine, jetzt gerade ist der gesellschaftliche Todes, glaube ich, ja genau das Gegenteil. Wir lassen mal nicht helfen. Richtig, so. Genau. Vorher würde ich, ja, also ich würde zustimmen, dass es häufig so ein Aspekt gab, so ein, wie heißt das denn nochmal, Helferkomplex? Nee, da gab es ja so ein, der Helferkomplex, neokolonialistische von, ja, wir müssen so sagt, ihnen jetzt zeigen, wie sie zu leben hätten. Ja, ja, genau. Auch so, also es ist nicht nur, wir wollen helfen, sondern wir müssen helfen, weil die kommen ja nicht ohne uns klar. Ja. Genau, auch so wieder so ein Abhängigkeitsdenken, so auch, ja, dass die irgendwie nur in Relation zu uns existieren. Also was soll das? Ja, die haben ja ihr eigenes Leben und auch ihr eigenes Ding. Und die Frage, die für mich da ist, ja, und da bin ich am Erforschen, habe ich jetzt nicht ja wirklich eine Meinung dazu, ist, was für Verantwortung entstehen für uns daraus? Entstehen da überhaupt Verantwortung? Können wir einfach sagen, nee, es war jetzt 6, 7, 8 Generationen her und wir müssen jetzt einfach unser eigenes Leben leben und dann ist alles gut. Also jetzt aus der Kolonialgeschichte sozusagen, was da an Verantwortung entsteht oder was genau ist der Punkt, der dich da umtreibt? Unsere heutzutage, also jetzt meine, genau. Der Umstand, dass wir in Reichtum leben oder? Also ich versuche es nur ein bisschen zu greifen, also ist gut, dass du nachfragst. Der Umstand, dass wir in Reichtum leben, der auf dem Fundament, glaube ich, da fehlt mir jetzt auch die Nummern, um das zu unterbauen, aber so ein Reichtum, der auch darauf gebaut ist, dass man mal da viel Reichtümer sich aus anderen Gegenden der Welt beschafft hat. Richtig, genau. Ja, ja, also manche anderen europäischen Länder noch mehr als Deutschland. So, haben wir gar nicht so weit vorne mitgemischt. Wir hatten auch Kolonien, soweit ich von mir bin. Nee, Kongo? Nee, Nordafrika. Ja, okay. Ja, was ist das, was erwächst da für Verantwortung dort? Es ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema. Also, vielleicht zuerst in Aspekt, oder was meiner Meinung nach an Verantwortung erwächst, so in einem gewissen Umfang. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt gerade sogar noch in Europa teilweise Debatte, so das Ganze, die ganzen Ausstellungsstücke aus Museen, die letztendlich geraubte Kulturgüter sind, historisch. Ich glaube, da gibt es auch Initiativen und Prozesse, teilweise die dann zurückzugeben oder so etwas. Ich glaube, sowas an Aufarbeitung ist hilfreich. Also nicht unbedingt, dass man automatisch sagt, wir müssen das alles zurückgeben, aber also, dass man sozusagen offen damit umgeht, transportiert, okay, das hier ist die Historie und dann mit den Ländern zusammenarbeiten, ist auch teilweise problematisch, weil die Länder selber sich in Afrika ja nicht allzu lange Zeit geformt haben. Und alles komplexes Thema, aber sozusagen mit den Gruppen arbeitet, von denen diese Stamm und dann entscheidet, okay, zurückgeben oder hier behalten oder sonst was. Was meinst du mit Zusammenarbeiten? Also, den sozusagen beispielsweise anbietet. Ja. Wollt Leute das zurückhaben? Okay. Oder ja. Auch, also, ich glaube, viele, also, ich meine, Museen sind ja selber auch Geschäfte und so weiter. Ich glaube, da gibt es dann durchaus auch andere Bestrebungen, das eben nicht zu tun. Einfach nur aus, vielleicht aus rein finanziellen Anlässen, vielleicht auch einfach nur, ja, dann entwickelt man Gründe, warum das nicht eigentlich gut ist, dass die hier liegen und so weiter. Meine Perspektive da wäre halt, wenn es gute Argumente dafür gibt, dann kann man die Argumente ja vortragen. Also ja. Den Leuten, die es betrifft und ja. Die darüber entscheiden wollen. Also sagen. Jetzt die Museen in Paris, die ja ganz viele ägyptische Statuen, Gräber, sonst was haben, dass die mal zum ägyptischen Staat rangehen und sagen so, hey, Kinders, wollt ihr das zurück? Wie können wir damit umgehen? So. Ja, genau. Was meinst du zusammen? Ja. Und also ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie groß oder wie weltbewegend das Thema Museenschätze ist. Ich glaube, das ist schon kulturell relevant sozusagen, ja. Weil es halt auch, aber hauptsächlich eben, glaube ich, weil es halt auch symbolisch genau für diese Zeit steht und für das Überbleibsel dieser Zeit. Aber ich glaube deswegen, also der Lösungsansatz, den ich da bevorzuge, ist dann, glaube ich, auch sozusagen symbolisch, nämlich halt offener Umgang und ja. Kommunikation. Nicht unbedingt so ein reflexhaftes, wir müssen das alles so schnell wie möglich wegschicken sozusagen, ja. Sondern halt einfach nur offen damit umgehen ja. Und sagen, okay, da kommt's her, hier stehen wir und dann mit entsprechenden Leuten, mit den Gruppen, mit den Leuten arbeiten, die es betrifft. Ja. Also du sagst Umgang, also zu wissen erstmal, dass da was gestohlen wurde und dann offen in die Kommunikation gehen. Ja. Und ja. Genau, und da kommen wir dann zu diesem Helferkomplex, sozusagen, zu dem Aspekt. Ich glaube, was auch entscheidend ist, ist, also offener Umgang ist nicht das Gleiche, wie sich direkt ducken und sonst was tun. Zum Beispiel jetzt für mich, ich kann für mich sprechen, ich fühle mich nicht verantwortlich für diese Dinge, die passiert sind. So. Hab ich jetzt auch nicht viel mit zu tun gehabt als Mensch. Ja. So. Na klar, die Historie und du hast, wir haben schon darüber gesprochen, wo sozusagen der Reichtum herkommt und so weiter, wie das alles gelaufen ist. Das ist sozusagen also ein Bewusstsein dafür und angemessen das in die eigenen Handlungen und die Haltung zur Welt und zu Afrika dann einbeziehen. Ja. Aber eben nicht so ein, so ein schuldfixiertes Ding. So, also ich würde halt eher sagen, okay, offener Umgang ohne Helferkomplex. Also ja. Sagen, okay, das ist der Stand, so ist der Status jetzt, wie können wir weiterarbeiten und wie können wir dem Rechnung tragen, was passiert ist, ohne halt die ganze Zeit zu denken. Tut mir persönlich alles so leid, weil, also es tut mir leid auf menschlicher Ebene, aber nicht in dem Sinne, dass ich mich für ja. Entschuldige. Und dann ist natürlich die Frage, was hat man jetzt für eine persönliche Verantwortung, weil das kann ja jetzt die von dem Museum machen und so. Betrifft es jetzt dich und mich jetzt? Oder ist das, dass wir darüber reden, jetzt schon genug? Sollten wir jetzt probieren, zur ruandischen Botschaft zu gehen und zu sagen, so, Leute, wir müssen reden, so was, was? Ja, nee, ich finde, drüber reden war schon genug jetzt. Ja, das ist immer so das Problem mit, also einerseits mit Verantwortung, wie sich das weiterträgt und mit Aktivismus gleichzeitig auch. Also meine grundsätzliche Haltung wäre, was sozusagen die, ich sag mal, die weitergetragene, historisch weitergetragene Verantwortung angeht, die läge für mich auf der Ebene der Länder, der Institute, der... Der Bundesländer oder der Ländernationen? Komm, wahrscheinlich hat Bremen jetzt wenig Kolonialexpeditionen veranlasst, da weiß ich jetzt nicht genau. Nee, also halt, ja, einfach wahrscheinlich auf staatlicher Ebene ja. Oder halt auf europäischer mittlerweile, je nachdem, wie viel Kooperation da vorliegt. Aber einfach nur, was ich meine ist, also wenn irgendwo sozusagen eine ungebrochene Verantwortung besteht, dann auf Ebene dieser großen ja, Verwaltungszusammenschlüsse, ja. Die halt auch also nicht ausnahmslos, aber zumindest am ehesten über diese Zeitspanne hinweg bestanden hat. Ja. Bei Deutschland ein bisschen problematischer, da gab es Umwälzungen zwischendurch, aber jetzt meinetwegen Britannien oder Frankreich oder so ist ja sozusagen dieselbe staatliche Entität in einem gewissen Verständnis, die sich sozusagen die gesamte Zeit über fortgesetzt hat. Und selbst bei uns gibt es keine bessere Alternative. Das heißt, das wäre für mich die Ebene, auf der die Verantwortung wirklich besteht. Ja. So, das heißt, auf staatlicher Ebene würde ich sagen, da muss dem Rechnung getragen werden. Auf persönlicher Ebene würde ich sagen, muss dem an sich nicht die gleiche Unverrechnung getragen werden. Dafür haben wir so eine staatliche Organe, die nach außen hin uns als Gesellschaft vertreten. Ja. Dass sie halt sagen, also das sind die Körper, die sozusagen für mich nach außen gerichtet die Verantwortung tragen. Ja, Verantwortung tragen können. Ja, voll. Gleichzeitig, und da wird es dann komplex, wenn man jetzt der Meinung ist als Individuum, das wird auf staatlicher Ebene nicht ausreichend transportiert oder getragen. dann wird es wieder kompliziert, weil welche Verantwortung hat man als Einzelperson, um dafür zu sorgen, dass der Staat den Ansprüchen entspricht, die man selber an den Staat hat, ja, und so weiter. Aber also für mich wäre das halt eine zweite Stufe. Ja. Die primäre Verantwortung würde für mich auf staatlicher Ebene liegen. Und dann gibt es eine sekundäre Frage, wie sehr müssen wir als Individuum dafür Sorge tragen, dass der Staat unsere Ansprüche entspricht. Also wir sind da fein raus. Außer wir sind der Meinung, dass der Staat auf sich ausreichend tut spüren eine Verantwortung, das zu ändern. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich lasse es mal dabei. Doch, gerne. Cool, dass ich drauf eingelassen habe. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.